Höhen und Tiefen gehen, in der ersten Reihe stehen. Die beste Fans der ganzen Welt und ein Team, das zusammenhält. Oh, Fußballgott, lass uns nicht allein. Dynamo brauchen wir zum Glücklich sein. Seht ihr die schwarz-gelbe Fahnen? Schwarz-gelbe Fahnen? Schwarz-gelbe Fahnen? Oh! Schwarz-gelbe Fahnen? Schwarz-gelbe Fahnen? Schwarz-gelbe Fahnen? Nehmen wir keine Mühe, kostet auch ne Menge Geld, nur der Rückhalt der Mannschaft hilft. Und bekommt kein Ablein, und wir werden bald deutscher Meister sein.